Jonathan Jeremiah Peachum hat einen Laden eröffnet, in dem die Elendesten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Der Morgenchoral des Peachum. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft. Verschacher dein Ehweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist er Luft. Er zeigt dir's beim jüngsten Gericht.